Bitte schön. Okay. Guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Avci. Ich bin die Dienstabendärztin auf dieser Station und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Nehmen Sie bitte Platz. Wenn Sie etwas nicht verstehen, am Ende des Gesprächs oder zwischendurch können Sie Ihre Fragen stellen. Und bevor Sie mir über Ihre Beschwerden erzählen, möchte ich ganz schnell auch ein paar allgemeine Fragen zu Ihrer Person stellen. Okay? Okay. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Felix Kosche. Felix? Felix Kosche. Kosche. Könnten Sie bitte Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, Kosche schreibt sich K-O-S-C-H-E. Kosche. Kosche. Okay, Herr Kosche, wie alt sind Sie? 63 Jahre. 63. Und wann genau sind Sie geboren? Am 24. Juli 1959. Okay. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ich bin 1,79 Meter groß und wiege 83 Kilo. 83. Okay. Und sind Sie verheiratet? Ja, bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, zwei Kinder. Wahrscheinlich erwachsene Kinder. Ja, 31 Jahre und 34 Jahre alt. Sehr gut. Und was sind Sie vom Beruf? Ich bin von Beruf Gärtner. Gärtner. Gärtner. Gärtner. Gärtner, okay. Ja, Sie arbeiten Sie noch? Ja, ich arbeite noch ein Jahr und dann gehe ich in Ruhestand. Okay. Okay, Herr Kosche, was tut Sie zu uns? Was für Beschwerden haben Sie im Moment? Ja, ich habe so seit 2 Tagen habe ich zunehmende Bauchschmerzen. Die begannen ziemlich gering, aber sie wurden dann jetzt immer stärker, die Bauchschmerzen. Und jetzt sind sie so stark, da habe ich gesagt, jetzt muss ich ins Krankenhaus. Ja, Sie haben sich sehr gut entschieden. Wo sind die Schmerzen am stärksten? Ja, kann ich gar nicht so genau sagen. Der Bauch ist ziemlich aufgebläht und er tut eigentlich überall weh. Ganzen Bauch. Ja. Okay. Seit 2 Tagen. Seit 2 Tagen, ja. Aber er ist jetzt immer schlimmer geworden, immer mehr, immer stärker. Haben Sie etwas probiert, um die Schmerzen zu lindern? Ich habe mal eine Wärmflasche auf den Bauch gelegt, aber das war nicht gut. Habe ich dann nicht mehr gemacht. Okay. Nicht geholfen. Und könnten Sie bitte Ihre Schmerzen beschreiben, genau beschreiben? Sind Sie eher drückend, stechend, ziehend? Es ist mehr so ein drückender Schmerz und der läuft so in wellenförmig. Der kommt und geht, aber er ist nie ganz weg. Aber wenn er dann wiederkommt, dann wird er ganz stark. Wenn ich nicht falsch verstanden habe, sind Ihre Schmerzen nicht dauerhaft? Doch, sie sind immer da. Sie sind immer da, aber dann werden sie plötzlich ganz stark. Und okay. Dann geht wieder etwas zurück, aber es bleibt immer ein Schmerz. Okay. Okay. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wenn 1 sehr leichter Schmerz ist, 10 ein unerträglicher Schmerz ist. Ich würde sagen, wenn der Schmerz leicht ist, ist er 6 und wenn so eine Welle kommt, dann ist er 9. Zwischen 6 und 9. Jetzt haben Sie starke Schmerzen? Könnten Sie Ihre Schmerzen bis Ende des Gesprächs aushalten oder soll ich Ihnen Schmerztablette geben? So vor 2 Minuten war so eine starke Welle. Und jetzt wird es langsam wieder besser, aber er ist immer noch da, der Schmerz. Er geht nie ganz weg. Okay, ich habe verstanden, Herr Kosche. Und hatten Sie früher ähnliche Beschwerden, ähnliche Schmerzen? Nein, sowas habe ich noch nie gehabt. Das ist ganz neu. Okay. Strahlende Schmerzen irgendwohin auf? In den Rücken? Ja, ein bisschen vielleicht in den Rücken, aber nicht so schlimm. Hauptsache, sie sind mehr vorne im Bauch. Sie strahlen nicht aus. Nee. Okay. Haben Sie Fieber? Schüttelfrost, Nachtschweiß? Nee, aber mir ist etwas, ich muss etwas schwitzen. Gerade wenn die Schmerzen so stark sind, dann schwitze ich etwas. Aber Schüttelfrostfieber habe ich nicht. Kalte Schwitzen? Oder? Ja. So eher kaltes Schwitzen, ja. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Normalerweise ist der Appetit gut, aber seitdem ich jetzt diese Schmerzen habe, ist er nicht gut. Mir ist auch etwas übel, aber ich habe bisher nicht gebrochen. Aber mir ist übel. Sie haben nicht erbrochen, okay. Herr Kosche, haben Sie in der letzten Zeit ungewöhnlich stark ab- oder zugenommen? Na, ich habe so in den letzten 2 Monaten habe ich schon Gewicht abgenommen, so 4 Kilo. Ungefähr 4 Kilo habe ich abgenommen. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe nichts geändert beim Essen. In welcher Zeitraum haben Sie? 2 Monate. 2 Monate. Okay. Schlafen Sie gut? Normalerweise schlafe ich gut. Die letzten 2 Nächte habe ich nicht gut geschlafen wegen der Schmerzen. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang? Ich kann seit 2 Tagen, habe ich keinen Stuhlgang gehabt. Also Sie haben Verstopfung. Ja. Das letzte Mal war ich, glaube ich, auf der Toilette vor 3 Tagen. Gibt es etwas, das dich diese Schmerzen ausgelöst. Verschlimmert, oder? Am Anfang. Gibt es etwas, das die Schmerzen ausgelöst hat? Hat, ja, ausgelöst. Weiß ich nicht. Irgendwann plötzlich waren die Schmerzen abends. Ich habe etwas im Fernsehen Fußball gesehen und plötzlich kamen diese Bauchschmerzen. Plötzlich. Aber sie bauten sich, wurden langsam stärker. Sie waren nicht gleich von Anfang an so stark, aber sie wurden jetzt im Laufe der nächsten Stunden dann immer stärker. Okay. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen, von denen ich wissen sollte? Wie Bluthochdruck, Diabetes? Ja, ich habe etwas hohen Blutdruck seit circa 12 Jahren. Und dann nehme ich auch Medikamente ein. Welche Medikamente nehmen Sie dagegen ein? Ich nehme ein Amlodipin. Amlodipin. In welcher Dosierung nehmen Sie? Da steht hinter 5. Amlodipin 5. Morgens eine Tablette und abends eine Tablette. Morgens und abends, okay. Nehmen Sie noch irgendwelche Medikamente ein? Ja, dann nehme ich noch ein Blutdruckmittel ein, Candesartan. Da steht hinter 8. 8 Milligramm. Ja, dann morgens eine Tablette. Morgens eine Tablette. Okay, gut, Herr Kosche. Wurden Sie schon einmal operiert? Ich nehme noch eine andere Tablette ein. Ich nehme noch eine Tablette ein gegen hohes Blutfett. Cholesterin. Sie haben auch hohe Blutfette. Hohe Blutfette, ja, Cholesterin, da nehme ich ein, das ist schwierig auszusprechen für mich, das heißt Rosuvastatin 10. Da nehme ich eine am Tag. Eine abends? Okay. Eine am Tag, die nehme ich morgens. Morgens. Okay. Seit wann haben Sie erhöhte Blutfette? Oh, so 5-6 Jahre. Okay. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, als Kind wurde ich mal operiert. Da hatte ich einen Nabelbruch am Bauchnabel, einen Bruch. Da wurde ich operiert, da war ich so 6 Jahre alt. Und dann hatte ich noch mal eine Operation am Blinddarm. Da war ich 11 Jahre alt. Okay, Herr Kosche, reagieren Sie allergisch auf irgendwelche Medikamente, Lebensmittel? Nein, bisher nicht. Ist mir nicht bekannt. Ich habe bisher immer alles vertragen. Okay, sind Sie vollständig geimpft? Ja, mein Hausarzt sagte, das war jetzt vor einem Jahr, ich hätte alle Impfungen und ich habe jetzt auch 3 Impfungen gegen Corona. Ja. Sehr gut. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Ja, ich war mal auf Mallorca vor ungefähr 10 Wochen war ich auf Mallorca. Für eine Woche aber nur. Sonst war ich nicht im Ausland. Ungefähr vor 6 Wochen. Ja, vor 10 Wochen. 10 Wochen. 10 Wochen. Ja. Okay. Jetzt möchte ich gerne über Ihre Lebensgewohnheiten Fragen stellen. Rauchen Sie, Herr Kosche? Nein, ich rauche nicht. Sehr gut. Trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke abends so zum Abendbrot eine Flasche Bier. Jeden Tag? Ja. Eine Flasche Bier? Eine Flasche Bier. Okay. Sie haben gesagt, dass Sie nicht Raucherin sind. Ich habe noch nie geraucht. Nie geraucht. Okay, sehr gut. Hatten Sie mit dem Drogen einen Kontakt? Mit Drogen? Nein, habe ich nicht. Okay, Herr Kosche, leben Ihre Eltern noch? Nein, der Vater, der ist mit 75 Jahren verstorben. Der hatte Darmkrebs. Darmkrebs. Okay. Ihre Mutter? Die Mutter, die lebt noch. Die ist jetzt 85 Jahre alt. Die hatte aber auch schon einen Schlaganfall und hat hohen Blutdruck. Aber sie lebt noch. Äh, In welchem Jahr sie hatte einen Schlaganfall? Och, das ist jetzt schon bestimmt 10 Jahre her, 10, 15 Jahre her. Okay, haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder, der ist 61 Jahre alt, der hat auch hohen Blutdruck. Okay. Und Sie haben gesagt, dass Sie zwei Kinder haben. Ja. Sind Sie gesund? Die Kinder sind gesund, ja. Okay. Leben Sie mit Ihrer Frau? Ja, wir wohnen zusammen. Die Kinder wohnen nicht mehr bei uns. Die haben eigene Familien. Okay. Eigene Haus? Die Kinder haben eigene Familien, die wohnen auch in einer anderen Stadt. Leben Sie in einer Wohnung oder in einem Haus? Wir leben in einer Wohnung. In einer Wohnung. Herr Kusche, treiben Sie Sport? Nein. Der Beruf als Gärtner, der ist schon sehr anstrengend und da mache ich keinen Sport mehr. Okay. Wie ernähren Sie sich? Viel fettig oder ernähren Sie sich ausgewogen? Ja, ich esse schon Fleisch. So dreimal in der Woche esse ich Fleisch. Und meine Frau, die sagt immer, wir müssen mehr Gemüse essen. Ja, ja. Sie hat recht. Es wäre besser, wenn Sie weniger Fleisch essen, ja, genau. Und mehr Obst und Gemüse. Genau. Aber wenn ich auf der Arbeit bin, dann essen wir mal gerne in der Mittagspause auch mal etwas Pommes frites oder eine Bratwurst. Ich weiß, dass das nicht so gesund ist, aber ja, das machen wir halt. Gebratene Dinge, okay. Ja. Herr Kusche, ich habe alle meine wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Jetzt kommt gerade wieder so eine Welle von Schmerz. Was glauben Sie denn, was das ist, was ich habe? Herr Kusche, als Erste haben immer drei Schritte, um eine richtige Diagnose stellen zu können. Zuerst Anamnesegespräch, danach körperliche Untersuchung und operative Diagnostik. Ja, ich habe einen Verdacht auf eine Cholecystitis. Ja, Patientensprache, ich habe vergessen. Wo kann es sein? In welchem Organ? Was ist nicht in Ordnung? Gallenblasenentzündung. Ich habe einen Verdacht auf eine Gallenblasenentzündung oder Gallenblasensteine. Aber das muss noch bestätigt werden. Okay. Ja, wie ich gesagt habe. Jetzt nehmen Sie bitte Platz im Wartezimmer. Zwischendurch die Schwester nimmt bei Ihnen Blut ab. Ja. Ich werde mit meinem Oberarzt sprechen, wie wir weiter vorgehen. Okay. Ich komme gleich zurück. Okay. Vielen Dank. Fünf Minuten oder kürzer? Ein paar Fragen habe ich und wirklich unsere Kollegen haben Fragen, aber ich möchte gerne ein paar Fragen stellen. Ja. Sie haben gesagt, Ihre Bauchschmerzen seit Beginn nicht Stuhlgang gehen. Ja. Ich würde gerne wissen, seit Beginn Ihrer Bauchschmerzen gehen Gas ab? Nicht so richtig. Ich habe jetzt manchmal den Eindruck, ich muss mehr Luft aufstoßen. Aufstoßen. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Haut oder Augen in letzter Zeit zwei Tagen gelblich geworden sind? Nein. Sie haben gesagt, Ihre Wasserlassen. Welche Probleme? Wasserlassen kann ich eigentlich normal ganz gut. Ich muss regelmäßig einmal in der Nacht auf Toilette Wasser lassen, aber sonst habe ich mit Wasserlassen keine Beschwerden. Dankeschön. Sie haben Blähungen gesagt. Ja, etwas Blähungen. Völlegefühl. Ja, der ganze Bauch ist dick. Und dick. Schluckbeschwerden. Und ja, mir ist übel. Ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht auch bald vielleicht Brechreiz bekomme, aber er ist mir im Augenblick übel. Ich okay. mag nichts essen. Vielen Dank. Das war's. Haben Kollegen andere Fragen? Ja, ich habe eine Frage. Ja? Sind Sie bis jetzt endoskopiert worden? Eine endoskopische Untersuchung ist bei Ihnen durchgeführt worden? Ich habe bisher noch keine Vorsorgeuntersuchung machen lassen. Mein Hausarzt rät mir dazu, ich soll das jetzt machen lassen, weil ich so in dem Alter bin. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich das jetzt Ende des Jahres machen lassen möchte. Aber bis jetzt habe ich das noch nicht gemacht. Ja, ab 55 Jahre kommt eine Vorsorgeuntersuchung, Koloskopie in Frage. Meine Frau sagt auch immer, ich soll das machen lassen, aber bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht. Frau Nuran, können wir anfangen, Arzt-Gespräch? Ja. Okay. Bitte schön. Guten Tag, Herr Oberarzt. Hätten Sie Zeit für mich? Ich möchte über einen neuen Patienten erzählen. Darf ich? Ja, bitte. Herr Felix Kosche ist ein 63-jähriger Patient. Er ist 1,79 Meter groß und 83 Kilo. Schwer. Er stellte sich wegen seit zwei Tagen bestehender plötzlich aufgetretener zunehmender ganzen Bauchschmerzen vor. Abdominelle Schmerzen? Ja, ganzen abdominale Schmerzen vor. Er habe Warmflasche probiert, um die Schmerzen zu lindern, aber das es zeigte sich keine Besserung. Okay. Und die Schmerzen seien drückend, wellenförmig. Wenn die Welle kommen würden, würden die Schmerzen bei 9 liegen. Und sonst bei 6 liegen würden. Der Patient klagte über seit zwei Tagen bestehende Obstipation. Wann war der letzte Stuhlgang beim Patienten? Vor 2 Tagen. Vor 2 Tagen, okay. Ich glaube, ich habe gesagt 3 Tage. Ja gut, vor 2 Tagen letzter Stuhlgang. Und sonst, ist sonst der Stuhlgang regelmäßig bei dem Patienten oder hat er sonst auch Obstipation? Ja, ich habe nicht gefragt. In normaler Zeit, wie ist sein Stuhlgangverhalten? Gut. Nimmt der Patient Abführmittel? Nein, ich habe nicht gefragt. Okay. Gibt es sonstige Auffälligkeiten in der Anamnese? Was fällt auf? Was hat ja, vegetative Anamnese. In 2 Monaten 4 Kilo Gewichtsabnahme. Schmerzbedingte Insomnie und kalte Schweißausbrüche und Nausea. Auffällig ist eine Gewichtsabnahme von 4 Kilo innerhalb von 2 Monaten. Ja. Das ist ja schon mal auffällig, okay. Ja, ja. Und an Vorerkrankungen, ergab sich arterielle Hypertonie seit 12 Jahren, Hyperlipidämie seit 5, 6 Jahren. Ja. Er sei im Alter von 6 Nabelbruch. Nabelbruch ist Umbilikalhernie. Ja, ja, Umbilikalhernie. Ja? Umbilikalhernie und Appendektomie. Okay. Gut, also es gibt Voroperationen im Bauch. Da muss man immer dran denken, bei akuten Bauchzuständen. Es kann ja auch Verwachsungsgeschichten sein. Gibt es eine Auffälligkeit in der Familie? In der Familienanamnese befand sich Kolonkarzinom beim Vater. Er hat daran gestorben. Im Alter von 75. Die Mutter leide an arterielle Hypertonie und sie habe Schlaganfall erlitten. Einen apoplektischen Insult? Einen Apoplex? Ja. Okay. Ja. Schlaganfall, Apoplex, ja? Ja, Apoplex. Gut. Was ist Ihr Bruder? Bruder habe auch leider an arterielle Hypertonie. Er habe 2 gesunde Kinder. Okay. Ernährungszustand ist auffällig. Esse 3-mal in der Woche Fleisch und gebratene Pommes und so weiter. Ja, die Ernährung ist mitteleuropäisch, also Fleischkonsum und so weiter. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ich habe einen Verdacht. Die anamnestischen Angaben deuten am Ende auf akut Ileus. Wegen vielleicht akut Cholelithiasis. Warum Cholelithiasis? Warum? Was spricht für Cholelithiasis? wellenförmige dafür spricht wellenförmige Schmerzen starke Bauchschmerzen abdominale Schmerzen okay. Nausea Und wie bewerten Sie diese Gewichtsabnahme von 4 Kilo innerhalb von 2 Monaten? Die Tatsache der Gewichtsabnahme in 2 Monaten 2-4 Kilo spricht für eigentlich Kolonkarzinom. Ja, okay. Kolonkarzinom und in der Familienanamnese. Ich würde gern schlimmsten Fall. Okay. Also es handelt sich bei den Patienten offenkundig um ein akutes Abdomen. Ja. Der Patient kommt mit starken Schmerzen, wellenförmig, Stuhlverhalt seit jetzt 2 bzw. 3 Tagen, was er nicht kennt, das ist nicht normal für ihn. Und er hat Schmerzen, der Bauch ist gebläht, er hat eine Gewichtsabnahme. Ja. Da würde ich schon eher sagen, dass das doch Richtung eines stenosierenden Kolonprozesses zu deuten. Ja, und in der Familienanamnese auch. Familienanamnese auch. Und man sollte jetzt da doch möglichst zügig eine Diagnostik machen. Ob dieser Verdacht auf einen Ileus sich erhärten lässt. Das kann man durch die klinische Untersuchung natürlich auskultatorisch machen, palpatorisch, rektale Untersuchung. Ja. Wahrscheinlich wird die Ampulle, die Rektumampulle, keinen Stuhl enthalten, die ist leer. Zu fragen wäre der Patient noch, ob er irgendwelche Auffälligkeiten im Stuhl in den letzten Wochen hatte. Manchmal berichten die Patienten über schleimige Stühle, nicht unbedingt blutig, aber schleimige Stühle oder dass der Stuhl insgesamt dünner ist. Das wäre vielleicht noch in der Anamneseerhebung ganz wichtig. Ich glaube in diesem Falle nicht, dass es an der Galle liegt. Ja. Ja, die Schmerzen seien im ganzen Abdominal. Genau, genau. Ja, sind nicht so ganz typisch kolikartig, vielleicht bei einer Gallenkolik. Also ich denke, Sie müssen auf alle Fälle jetzt primär den Darm abklären und schauen, ist es ein Ileus, der akut auch behandlungsbedürftig ist. Da müssen wir nach 1-2 Stunden, wenn Sie die ersten Untersuchungen haben, möchte ich den Patienten auch noch mal selber untersuchen. Und Geschlecht, Alter, spricht für eine gewisse familiäre Vorgeschichte und. Da muss man, glaube ich, in der Richtung denken. Aber wichtig ist jetzt erstmal eine Akutdiagnostik zu machen dieses akuten Abdomens. Gut. Okay, Sie müssen immer wieder ein bisschen dran denken, die Umsetzung von der Patientensprache auf die, deshalb habe ich extra mal die Nabelhernie, den Nabelbruch manchmal, genommen, Umbilikalhernie, ja, wichtig, Herniotomie eine, oder OP einer Umbilikalhernie, keine Leistenhernie, ne? Das ist ganz wichtig, dass Sie das mit vielleicht versuchen einfließen zu lassen in diese Fachsprache. Ja. Ansonsten haben Sie das, denke ich, systematisch gemacht. Beim Stuhlgang hätte ich noch ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen genauer gefragt, ob das jetzt, Sie haben gefragt, ist das zum ersten Mal passiert? Ich habe gesagt, das ist zum ersten Mal. Aber dann würde ich einfach noch mal fragen, war der Stuhlgang vielleicht in letzter Zeit etwas verändert? Manchmal, wie gesagt, gibt es so Schleim im Stuhl und dann sagen die Leute, ja, wenn sie mich jetzt so fragen, dann war das so. Spontan berichten die Patienten das nicht immer. Ne? Aber gut, es war ein bisschen schwieriger, aber ich denke, gemeinsam kann man das lösen. Wann haben Sie Blutung? Wann haben Sie einen Prüfungstermin? 22. Oktober. Ja, gut. Das sind ja noch jetzt 5-6 Wochen. Dann können Sie das da bis dahin versuchen, noch ein bisschen in die medizinische Sprache zu übersetzen. Ja, Fachbegriffe, ja. Und ich auf die Fachbegriffe konzentrieren. Alles klar.